An Sternchen, Sternchen, Sternchen von Friedrich von Schiller. Dich erwähl ich zum Lehrer, zum Freund. Dein lebendiges Bilden lehrt mich. Dein lehrendes Wort rühret lebendig mein Herz.